Deutschland Radio Kultur, Sie hören die Ortszeit, wie immer an dieser Stelle mit unserem internationalen Pressegespräch. In weniger als 2 Wochen treffen sich die mächtigsten der Welt auf dem G8-Gipfel in Italien. Doch im eigenen Land weht dem Gastgeber in diesen Tagen ein eisiger Wind aus der Presse entgegen. Ministerpräsident Silvio Berlusconi steht vor der Scheidung, soll angeblich eine Affäre mit einer inzwischen 18-Jährigen gehabt haben und jetzt sogar Partys mit Prostituierten gefeiert haben. Berlusconi setzt sich zur Wehr, zum Beispiel mit dem Aufruf an Unternehmer, keine Anzeigen mehr in La Repubblica zu schalten. Dagegen will das Blatt jetzt juristisch vorgehen. Günter Telser in Italien, mit welchen Schlagzeilen und Kommentaren regiert denn La Repubblica heute? Die Repubblica reagiert praktisch damit, dass sie eben schreibt, wir wehren uns gegen Berlusconi, aber ansonsten gehen sie darauf nicht näher ein. Das ist eher ein kleiner Artikel von 2 Spalten, wo sie also beschreiben, wie Berlusconi bei mehreren Treffen mit Unternehmern und Versammlungen von Unternehmern gesagt hat, dass eben in bestimmten Zeitungen und besonders in der Repubblica keine Werbung gemacht werden soll, denn man würde sich nur selbst schaden. Aber ansonsten alle anderen Zeitungen auch zum Beispiel, die erwähnen das gar nicht oder bei 2 nur ganz am Rande. Es scheint so, dass also Berlusconi doch noch die Macht hat, hier auch weiterhin Einfluss zu nehmen und die Zeitungen reagieren sehr vorsichtig. Wie denn? Also versuchen Sie zum Beispiel Berlusconi in Schutz zu nehmen oder das Thema sogar herunterzuspielen? Das hängt jetzt wirklich von den Zeitungen ab. Es ist einmal Il Giornale, das ist also eine typische Berlusconi-Zeitung, die immer schon auf seiner Seite war. Dort wird das Thema heruntergespielt. Da steht heute zum Beispiel eher spöttisch drinnen, dass die Wochenzeitung Espresso, das ist ein Magazin eher von Mitte links, dass diese jetzt ein selbstgedrehtes Video von einer solchen Party in Berlusconis Villa auf Sardinien zeigt, auch auf der Webseite. Und sie schreiben, naja, was soll's, das ist eine Party wie viele andere. Alle anderen Zeitungen nehmen das Thema sehr wohl wahr, aber eben hauptsächlich mit Berlusconis Rechtfertigungsversuchen, der gesagt hat, ich bin nun einmal so, ich werde mich nicht ändern, die Italiener wollen mich auch so. Und da bezieht er sich auf Umfragen, wonach er immer noch über 60% Zustimmung bei den Italienern hat. Abseits dieser aufgeladenen Diskussion, wie steht es denn um die Fakten? Was könnte an den Mutmaßungen denn überhaupt dran sein? An den Mutmaßungen ist wahrscheinlich dran, dass sehr wohl Frauen, nennen wir sie jetzt nicht unbedingt Prostituierte, aber Frauen, die halt auch für Geld zu Partys gehen, bei Berlusconis Partys eingeladen wurden. Das ist aber, und das schreibt interessanterweise auch der Corriere della Sera, etwas, was wahrscheinlich in der Wirtschaft in der ganzen Welt üblich ist, dass Frauen zu Partys kommen, einfach so als, sagen wir mal, nettes Beiwerk. Und sie sagen, naja, Berlusconi ist dann ganz gleich wie alle anderen großen Wirtschaftsführer. Solche Partys hat es immer gegeben, wird es immer noch geben. Und wenn Sex dabei war, naja, dann ist das eben die Privatsache. Also es ist nicht so, dass die Zeitungen sich hier groß in Skandal üben, bis auf die Zeitung der Bischofskonferenz La Venire, die da schon ein bisschen dagegen wettern. Aber alle anderen äußern eher Verständnis dafür. Und hier wird zum Beispiel auch Berlusconi zitiert, der gesagt hat, ich bin nun mal ein Matatore, also ein Matador, ein Unterhalter. Und es ist so, entweder die Leute mögen mich oder mögen mich nicht, aber bis noch überwiegt der Applaus. Ja, Zeitungen sind ja das eine. Wenn in Zeitungen schon wenig zu hören oder zu lesen ist, dann wird das im Fernsehen ja wahrscheinlich ähnlich sein, denn Berlusconi kontrolliert ja einige Privatsender und hat als Regierungschef auch Einfluss auf die staatlichen Kanäle. Ganz genau, das ist ein großes Problem, das immer wieder aufs Tapet kommt. Also Berlusconis Sender von Mediaset, sei es Canale Uno, Italia, Cinque und so weiter, die bringen fast nichts. Da wird höchstens eine kurze Notiz, dass eben ein Staatsanwalt das untersucht. Bei den Sendern der RAI ist es so, da muss man dazu wissen, es gibt 3 nationale Sender der RAI und RAI 1, das ist immer schon Regierungssender gewesen. Das ist hier in Italien so mehr oder weniger aufgeteilt. Also Also Rai 1 war immer der Regierungssender. Dort hat man bis jetzt ganz wenig davon gehört. Eben die La Stampa schreibt da in einem Artikel nebenbei eben, dass nach 8 Tagen, nachdem der Skandal von Apulien herausgekommen ist, also der zweite Skandal mit den Mädchen, da hat Rai 1, also die Nachrichtensendung von Rai 1, erst einmal die erste Meldung dazu gebracht. Rai 2 berichtet da eher, würde ich sagen, ausgeglichen. Das ist Rai 2, ist also immer der Sender, der in der Mitte liegt, und Rai 3 berichtet viel mehr. Das ist der Sender, der mehr hintendiert zu Mitte links, also zur Opposition. Die italienischen Zeitungen hat für uns Günther Telser gelesen. Auf unserer Internetseite www.deradio.de können Sie das internationale Pressegespräch noch einmal nachhören. Was das deutsche Theater mit Eitelkeit und Gier zu tun hat, das erfahren Sie gleich hier im politischen Feuilleton im Deutschlandradio Kultur.